Schöne neue Welt. Ein Roman der Zukunft. Von Aldous Huxley. Aus dem Englischen von Uda Strettling. Gelesen von Matthias Brandt.